Hallihallo, Sie da draußen am Radio. Willkommen in meiner ländlichen Idylle. Hören Sie die kleinen Grasmücken? Trillern sich die Seele aus dem Leib. Und die dicken, fetten Ringeltauben, wie die jammern. Wie komische alte Tanten. Aber was soll's. Ohne die Natur in all ihren pelzigen und gefiederten Formen wäre ich verloren. Aber genug davon. Chloe von Mike Stott. Aus dem Englischen von Karin Rausch. Regie Petra Feldhoff. Mein Name ist Chloe Temple Carstairs, wie Sie sicher wissen. Die berühmteste Künstlerin in diesem Land. Aber das wissen Sie bestimmt auch. Berühmt und berüchtigt. Halt den Mund! Ich wollte ja nur... Ruhe! Gut. Das soll natürlich nicht heißen, liebe Hörer, dass Berühmtheit an sich von geringstem Interesse für mich ist. Auch nicht der Reichtum, der dazu gehört. Obwohl ich zugeben muss, Geld allein kann manchmal doch ganz angenehm sein. Ha, sehen Sie? Das meine ich. Herein! Oh, du meine Güte, nicht schon wieder. Mach die Tür auf, dummes Ding! Aufmachen! Stell das Tablett dahin. Dumme Gans! Dahin! Ausgezeichnet. Ergebensten Dank. Hau ab, Melanie. Heul gefälligst woanders. Und mach die Tür von außen zu. Wissen Sie, man kriegt heutzutage einfach kein Personal. Ich habe ihr jede Woche ein paar Scheine extra zugesteckt, um sie aufzumuntern. Aber nein, sie jammert einfach zu gern. Und ich muss mir das gefallen lassen. Aber immerhin. Ich kriege pünktlich auf die Minute meinen Lady Grey und zwei Scheiben Zitrone. Also, was soll's. Mmh. Genau richtig. Also, wo war ich? Ah ja, reich und berühmt sein und von allen geliebt und sich nichts draus machen. Die Art, wie ich das alles erreicht habe, die ist mir wichtig. Ich meine natürlich meine Kunst. Installationen und Videoart. Darüber will ich gar kein Wort verlieren. Auch nicht über die Deppen, die sie machen und damit hausieren gehen. Betrüger, das ganze Pack. Ich bin Malerin, das heißt eine Künstlerin. Ich bin nur eine Künstlerin. Sehen Sie sich vor. Genau das, was mir der Arzt verschrieben hat, wenn es schon keinen Gin Tonic gibt. Und den gibt's nicht. Noch nicht. Nicht vor Sonnenuntergang. Ordnung muss sein. Natürlich hat man nicht von mir erwartet, dass ich Künstlerin werde. Gar nichts hat man von mir erwartet. Meine Probleme fingen schon ganz früh an, als ich kapierte, dass meine Eltern, naja, nicht nur komisch waren, regelrecht sonderbar. Ich meine, in den 50ern hatten die meisten Kinder eine Mutti und einen Papa. Ich hatte Pops und Marge. Ich auch. Ich war auch da. Marge sah aus wie ein umgestülpter Mob mit knallrotem Lippenstift, ungefähr an der richtigen Stelle hingeschmiert. Pops war groß und breit und hatte einen hellroten Schnurrbart. So eine Art gezwirbelter Schnäuzer. Der sollte bedeuten, man war was Fesches, Schneidiges in der Royal Air Force gewesen. Wahrscheinlich Pilot in der Luftschlacht um England. Jedenfalls hat's auf mich so gewirkt. Erzählt hat er mir nie etwas. Er war so damit beschäftigt, stark und schweigsam zu sein, dass er kaum ein Wort geredet hat. Mit mir hat er geredet. Er hat mit mir geschmust. Er hat mich Dummchen Daphne genannt. Die haben dich alle Dummchen Daphne genannt oder noch was Schlimmeres. Jeden Abend um 17:55 tranken meine Eltern ihren ersten Gin Tonic und Marge hat Pops alles erzählt, was sie den ganzen Tag gemacht hat. Eine Stunde lang oder noch länger. Und Pops schien zuzuhören, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er sich in einer Art Semikoma befand. So wie ich. Quack, quack, quack, quack. Für mich waren sie die besten Eltern der Welt. Sie haben mich gehätschelt und gelobt. Und Marge hat so wunderschöne Gute-Nacht-Geschichten erzählt. Und Scheiße hat sie nicht! Sie hat uns den ganzen Mist erzählt, mit dem sie Pops gerade vollgelabert hat. Alles nochmal von vorne. Übrigens hat's gewirkt, ja. Ich bin vor lauter Langeweile eingeschlafen. Tja. Und wenn du eingeschlafen warst, dann hat sie mir die wunderschönen Gute-Nacht-Geschichten erzählt. Prinzen und Frösche und Zauberer und Feen und zappelige, schleimige Dinger, die sich in Kürbisse und Prinzen verwandeln. Okay, das reicht. Ende, Schluss, aus, basta. Aber wirklich, das stimmt. Sie hat... Klappe halten, halt die Klappe und lass sie zu. Liebe Hörer, bitte nehmen Sie es Dummchen Daphne nicht übel. Und lassen Sie mich erklären. Ich war ursprünglich kein Einzelkind. Ich war eine Zeit lang ein Zwilling. Oh nein, nein, kein eineiiger Zwilling. Gott bewahre, nein, nein. Meine Schwester Daphne wurde geboren, aber dann, als die arme Hebamme gerade ihren Mut zusammennahm, um meiner Mutter zu sagen, dass das Kind nicht ganz perfekt sei, bin ich rausgeflutscht. Und ich war so vollkommen. Moi, Chloe Louise Deborah Temple Carstairs. Für die anderen kurz Klo. Darf ich vielleicht? Nein, du darfst nicht. Niemand will dir zuhören. Schließlich haben Millionen von Kunstliebhabern nicht eingeschaltet, um dich zu hören, sondern mich. Weil du nur eine Fußnote bist in meinem Leben. Denn du konntest nicht malen. Du bist über Gekleckse nie herausgekommen. Weil mit 4 Jahren, 2 Monaten und 3 Tagen, was hast du da gemacht? Na? Bist auf den Balkon gegangen und auf das rote Geländer geklettert. Und dann bist du runtergefallen auf den Beton und hast ausgesehen wie einer deiner Kleckse. Und das war das Ende von Dummchen Daphne, tot. Also tu mir bitte den Gefallen, ja? Bleib einfach tot. Sie können sich vorstellen, wie entsetzt ich damals war, liebe Hörer, total geschockt. Diese grauenhafte, endlose Leere. Oh, Marge heulte und raufte sich die Haare und Pops schluchzte. Aber ich bin wirklich überzeugt, dass der Schmerz für mich am schwersten zu ertragen war. Und nicht lange danach kam ich in die Schule. Das bedeutete, alles über Kunst zu lernen, von einem richtigen Kunstlehrer. Allerdings sind wir zuerst einmal weggezogen, ziemlich schnell, eigentlich mitten in der Nacht. Ich habe mich gefragt, warum, aber Marge hat gesagt... Sei still! Frag nicht! Also habe ich nicht gefragt. Und bevor ich richtig mit der Schule anfangen konnte, wo immer das war, sind wir schon wieder umgezogen. Aber dann in Banbury? Basingstoke? Da hatte ich Glück. Miss Duplessis hat Turnen und Kunst gegeben. Ein Blick von ihr auf ein Bild von mir genügte und sie hat in mir das unerkannte Genie erkannt. Jedenfalls eins auf dem besten Weg. Donnerwetter, Chloe! Das ist ja ein Kaninchen! Und kein Hase oder ein kuscheliges Nagetier aus Walt Disney. Ja, Miss, es gehört Brian von nebenan. Das ist Tarzan, das ist ein Rammler, der Tarzan. Brian sagt, ich kann ihm beim Rammeln zugucken, wenn ich will. Chloe, das willst du nicht. Dieser Brian ist wohl ein ziemlich großer Junge, oder? Oh, er ist fast 9 und er wiegt 45 Kilo mit Unterhose. Er ist auf die Waage gestiegen und hat's mir gezeigt. Also, du gehst ihm am besten aus dem Weg, kleines Fräulein. Aber das hier ist ein echtes Kaninchen. Und du bist eine echte Künstlerin. Und lass dir niemals von irgendjemandem was anderes einreden. Nein, Miss, mach ich nicht, Miss. Niemals, Miss. Aber dann sind wir wieder umgezogen und wieder. Congleton, Carlisle, Bournemouth, Berkhamsted. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, um Miss Duplessis nicht zu enttäuschen und weiter eine echte Künstlerin zu sein, aber... Aber mein Thema konnte ich nicht finden. Meinen eigenen Stil, meine Art zu arbeiten und zu sehen. Kein Wunder eigentlich, nie länger an einem Ort, nie ein Vorbild gehabt, nie einen geregelten Tagesablauf. Jahr für Jahr, neue Wohnung, neue Stadt, sogar neue Namen. Chloe Church Morrison, Chloe Beach Thompson, mit einem P, darauf musste ich bestehen, und so weiter und so fort. Und wenn ich gefragt habe, warum, wozu, ich habe nie eine Antwort bekommen. Ich habe Antworten bekommen. Und zwar diese, als ich 9 war. Weil sie hinter Pops her sind. Böse Männer wollen ihn umlegen. Aber wer und warum? Nur die Mafia. Die Mafia? Schreis doch gleich aus dem Fenster. Oh ja. Sind das nicht nur Ithaka in Italien? Die sind überall auf der Welt, du Dussel. Pops hat sein Leben aufs Spiel gesetzt. Damals hat er für eine Versicherung gearbeitet und seine Chefs vor diesen zwielichtigen Spaghettifressern gewarnt. Die haben die Firma unterwandert und die Zahlen manipuliert. Und was hat er für seinen Einsatz gekriegt? Eine winzige Gehaltserhöhung und eine Prämie auf seinen Kopf von der Mafia. Und die Polizei? Machtlos! Nicht mal der große Churchill konnte helfen. Einzige Hoffnung, immer auf der Hut und bei Nacht und Nebel verschwinden. Und ich hab's geglaubt. Jahrelanges Ausschau halten nach dunkelhäutigen Auftragsmördern oder überfreundlichen Eisverkäufern. Aber dann gab's noch andere Gründe, wie diesen, als ich 13 war. Und nicht zu vergessen der Totenkopf. Der was? SS-Abschaum und Luftwaffenschizos. Üble Schweine, die nur ein Ziel hatten. Englands führendes Kampfass runterzuholen. Und wer war es, der noch vor dem Frühstück 3 Fokker geschafft hat? Pops! 44 Abschüsse in 14 Tagen, bis sein Rheuma wieder da war. Und dem höchstwahrscheinlich das Leben gerettet hat. Aber jetzt haben diese lausigen Krauts einen miesen Nazi-Eid geleistet. Tod dem weißen Baron. Wem? Pops! So haben ihn diese kranken Krauts genannt, so verstehst du? Kapierst du jetzt endlich? Klo? Hallo? Und ich verstand allmählich. 2 Dinge waren auffallend. Wir sind nur umgezogen, weil Pops umziehen musste. Und wir sind nie umgezogen wie andere Leute mit Möbelwagen bei Tageslicht. Nein, wir sind nachts umgezogen, haben ein paar Kisten ins Auto geschmissen und wir brauchten keinen Möbelwagen, wir hatten ja keine Möbel. Und es war auch nie dasselbe Auto, ein Auto zu haben, das war damals schon was. Aber Pops hat die Autos gewechselt wie andere Leute ihre Hemden. Also habe ich angefangen, Marges Antworten zu überprüfen. Zuerst habe ich die Versicherung angerufen. Die wussten nichts von einem früheren Mitarbeiter oder Vertreter namens Hubert Temple Carstairs. Aber die von der Royal Air Force, die wussten was. War allerdings nicht einfach, es aus ihr herauszulocken. Du hast ja eine wilde Lügengeschichte vom armen weißen Kind auf der Suche nach seinem Vater aufgetischt. Wie auch immer, die hatten einen mit diesem Namen, aber keinen Jagdflieger. Temple Carstairs Hubert, Air Force Verpflegungseinheit Fahrer. Führerschein Klasse 2, 15.03.41 bis 2.03.43. Anschließend 12 Monate Disziplinararrest, unehrenhafte Entlassung, weil er Kartoffeln und Zucker an fettige Imbissbuden verschachert hatte. Pops, der weiße Baron, von wegen. Ein Schieber war er. Melanie! Tee! Dumme Gans! Und so hat er weitergemacht. Die Autos waren einfach geklaut. Naja, vielleicht nicht einfach. Pops war nämlich ein Pionier, jedenfalls laut Marge. Ein Mann mit einem brillanten Hirn, dem eine Supermasche eingefallen war. Er kauft ein Auto auf Pump, macht eine bescheidene Anzahlung und dann nichts mehr. Er verscherbelt das Auto, dann das Ganze von vorn. Und nochmal und nochmal. Meine Güte, wo bleibt die denn? Er wurde weder von der Mafia noch vom Totenkopf gejagt. Er war auf der Flucht vor mindestens 30 Werkstätten der gleichen Anzahl wütender Käufer, denen man ihre Karren beschlagnahmt hatte, und vor den Vertretern der 10 wichtigsten Banken des Landes. Was ist los? Was willst du jetzt schon wieder? Entschuldigung, ich wollte nur fragen, ob ich ein kleines Tässchen lese. Ist alle! Aus! Ausverkauf, kapiert? Ja, ja, aber... Mel, die blöde Kuh, die hat sich schon wieder die Pulsadern aufgeschlitzt. Oh, scheiße. Überall Blut. Scheiße. Oh je. Wo war ich stehen geblieben? Ah ja, ich beschloss, Nein, Moment. Ich fühle mich verpflichtet, diesen Vorfall gerade zu erklären. Diese Person. Es ist übrigens eine Sie. Nicht, dass man es vermutet, vielleicht. Die Stiefel, die Stimme, die Tätowierungen, der rasierte Schädel, schrecklich. Aber in Wirklichkeit gehört sie zu meinem Management hier. Und unter der rauen Schale steckt ein ganz sanfter und liebevoller Mensch. Wie ich vielleicht schon erwähnt habe, man kriegt einfach kein Personal. Man muss mit dem vorlieb nehmen, was da ist. Ja. Zurück zur Sache. Ich hatte eine Entscheidung getroffen, eine von großer Bedeutung. Ich hatte die Nase voll, ständig bei Nacht und Nebel verschwinden zu müssen. Und wie der Zufall es wollte, hatte Pops das auch. Pops hatte sich 3 Häuser weiter eine Leiter geliehen, weil jemand ihm gesagt hatte, dass eine kleine Katze auf seinem Dach festsaß. Pops wollte das gleich in die Hand nehmen. Er hat die Leiter an die Hauswand geknallt und mein Schlafzimmerfenster kaputt gemacht. Aber dann hat er sie an die Wand gestellt und aufgepasst, dass sie ganz sicher stand. Und dann aufwärts zu guten Taten. Hey, Pussy, meets me. Aber die Leiter rutscht. Und Pops auch. Und niemand hat je begriffen, wie das passierte, was da passierte. Ich am allerwenigsten. Ich habe es begriffen. Ich war ja nicht mal da. Ich war ganz in der Nähe, im Park, ganz allein. Und habe darüber nachgedacht, ob meine Kunst je zurückkehren würde. Und die Antwort war nein. Also bin ich wieder nach Hause und nahm die schreckliche Nachricht so ruhig wie möglich auf. Oh je, oh Gott, oh je. Ganz anders, Marge. Kam mal wieder von einem Flohmarkt nach Hause getorkelt und hatte ihre neuesten Errungenschaften an. Gelbe Stöckelschuhe und eine knallenge, orangene Hose. Ah! Nein! Ah! Irgend so ein Quacksalber hat ihr eine große Dosis Beruhigungsmittel verpasst und sie selbst hat sich eine große Dosis Gin verordnet. Und ich musste mich um die Beerdigung kümmern. Ich. Aber kaum jemand wollte kommen. Nur am Tag vorher kamen ein paar in die Aufbahrungshalle. Ungefähr 1 Dutzend Männer, groß, schwergewichtig, mit langen schwarzen Mänteln. Sie fuhren in großen schwarzen Wagen vor und starrten in den offenen Sarg, ob Pops es wagen würde, zu atmen. Das ist er. Kein Zweifel. Gott sei Dank tat er das nicht. Mafiosi, hab ich dir doch gesagt. Nein, Marge, die sind nur aus der Autobranche. Tschüss. Dasselbe in Grün. Es gab nur 2 Kränze. Einen kleinen aus weißen Rosen mit der Botschaft: Ich schau dir in die Augen, Pops. Und einen sehr großen aus roten Rosen mit der Botschaft: Niemals in der Geschichte schuldeten so wenige so vielen so viel. Achten Sie nicht darauf, liebe Hörer, irgendeine alberne Kabbelei des Personals wahrscheinlich. Dieser 2. Kranz gab mir zu denken. Geld ist das Stichwort. Aber als ich Marge fragte, ob wir welches hätten, sagte sie nicht einen Penny. Dann klopfte sie sich an die Nase und zwinkerte mir zu, als wenn Geld keine Rolle spielte. Nichts passiert. Melanie hat sich nur ein Stück Glas in die Brust gerammt. Sie hat sich alle gemacht. Sonst nix. Und jetzt? Dann finden wir eben eine andere. Es findet sich immer eine. 1 Fünfer pro Woche. Bett machen inklusive. Trinkgeld nur zu Weihnachten bei guter Arbeit. Wo war ich? Ah ja. Kurz nach der Beerdigung sind Marge und ich zum letzten Mal umgezogen. Mitten am Tag und diesmal kein Auto auf Pump. Wir sind mit dem Zug gefahren. Von York nach Scarborough. Mein allererstes Mal mit der Eisenbahn. Oh, das ist ja wie im Orient Express. Geradewegs nach Osten und die Taschen voller Gold. Marge? Morris Motor Company. Naja, Morris Mafia. Aus den Attentäter alle miteinander. Oje. Oh, guck mal. Eine romantische Ruine. Ich wette, da haben sich ein paar Tragödien abgespielt. Oh, scheiße, Mann. Hier hat sich eine Tragödie abgespielt. Mir ist die passiert. Ich will Pops. Ich will meinen Schnutzi-Putzi wieder haben. Ich habe nicht gefragt, wer für Pops Beerdigung bezahlt hat. Die Antwort kannte ich ja schon, niemand. Wir hatten was Neues erfunden, das Begräbnis auf Pump. Ich habe auch nicht gefragt, wer in Zukunft für alles andere zahlen würde. Für Miete und Essen. Ich wusste, ich kriege keine Antwort. Was ich nicht wusste. Wir beide, Marge und ich, ratterten unserer Nemesis entgegen. Nicht gerade das, was man sich von einem Ferienörtchen wie Scarborough erwartet. Aber, oh, meine Nemesis würde auch mein Retter sein. Am Ende. Guck mal, Mart, Esel. Oh, sind die nicht süß? Sind die nicht einfach niedlich? Steck dir deine Esel sonst wohin. Ich will meinen Pops wieder haben. Irgendjemand musste etwas tun und das war ich. In Marges Handtasche befanden sich genau 7 Pfund, 11 Schillinge und 3 Pence. Also, was sollte ich machen? Ich machte mir Sorgen über meine Zukunft, die Gesundheit der armen Marge. Also musste ich irgendetwas tun. Wirklich, irgendwas musste überlegt, entschieden und organisiert werden. Und eines Abends machten wir einen Spaziergang. Es stürmte. Wir gingen zur Schlossruine hinauf, die sich an einem Felsen über dem tosenden Meer erhob. Oh, oh. Ist das nicht herrlich? Es ist dreckig. Grässlich kalt und stockdunkel. Ich will nach Hause. Es ist nur... Hier oben zählt auch gar nichts, wer wir sind, was wir getan haben. Dem Meer ist das völlig egal und dem Wind auch. Schön. Oh Gott. Kann ich dich was fragen, Marge? Ich glaube, ich weiß die Antwort, aber kann ich dich trotzdem fragen? Wenn du Mom zu mir sagen willst, dann schmink dir das ab. Ich wollte nie eine sein. Ich war nie eine und ich werde nie eine sein. Aus! Was ist mit meiner Kunst passiert? Deiner was? Meine ganzen Bilder. Die ich gemalt habe, die ich dir geschenkt habe. Wie soll ich das wissen? Verloren gegangen. Weggeworfen. Ich meine, ist es nicht völlig wurscht? Doch, Marge. Wahrscheinlich hast du recht. Das tut gut. Können wir jetzt nach Hause gehen? Ich möchte gerne über die Klippen schauen. Da ist doch ein blöder Zaun. Ich kletter da jedenfalls nicht rüber. Nicht nötig. Da ist ein Loch, siehst du? Da können wir einfach durch. Los, Marge, komm. No. Gleich sind wir da. Wow. Wenn Pops das sehen könnte, wenn er jetzt hier wäre. Pops war doch alles für dich. Wir waren Antonius und Kleopatra. Wir waren Romeo und Julia. Er war alles, was eine Frau sich wünschen konnte. Genie. Freund, Vertrauter, Liebhaber. Humphrey Bogart? Ha! Clark Gable? Quatsch! Falsche Zähne und Toupets, alle wie sie da sind. Mein Pops hatte sein eigenes Haar, seine eigenen Zähne, größtenteils. Und er war ein Tiger im Bett. Pops! Ich will meinen Pops wieder haben! Hallo! Sieh da! Nicht weitergehen! Was? Wo? Da, Marge, ganz einfach! Da! Daumen drücken. Guten Tag. Nancy Pemberton. Was ist denn passiert? Als die Feuerwehr und der Notarzt und die Polizei kamen, waren wir uns einig. Marge war nicht einfach ausgerutscht und gefallen. Sie musste gesprungen sein. Der Coroner kam zum selben Schluss. Er meinte sogar, es sei ein Segen, dass sie auf den Felsen gelandet war und nicht im Meer. Wenigstens war es ein schneller Tod. Er hoffte, das würde mich trösten. Ich nickte. Ich war immer noch zu geschockt, um zu sprechen. Nicht mal, als ich auf den Stufen vor dem Gericht meiner Nemesis über den Weg lief, Inspektor McHugh. Guter Rat gefällig, Missy. Hm? Ein klapperdürrer Mann, graues Gesicht, mittleres Alter, kalte graue Augen, starrt auf mich herab. Das ist meine Stadt, Missy. Und ich habe eine eiserne Regel, leben und leben lassen. Ich werde Sie also beobachten, Missy. Ich werde Sie im Auge behalten. Ich dachte Mafia. Also doch, Miss Pemberton klärte mich auf. Das ist Inspektor McHugh. Er hält seine Stadt sauber. Wunderbarer Mann. Ein bisschen traurig, aber das bringt wohl seinen Umgang mit sich. Es stellte sich heraus, dass er der berühmte oder berüchtigte stellvertretende Polizeichef Hugh McHugh war. Huey für seine Freunde, falls er welche hatte. Ich dachte, ich werde dich auch nicht aus den Augen lassen, Huey. Nein, keine Zeit. Komm später wieder. Nein, habe ich gesagt. Das Provinzblatt hatte viel mehr Verständnis für mich. Ich war eine tapfere kleine Waise, die vom Unglück verfolgt ist und sich trotzdem nicht unterkriegen lässt. Und das stimmte wirklich. Ich war entschlossen, mich nicht unterkriegen zu lassen. Tja, liebe Hörer, die Frage war nur, wie? Der Sommer war zu Ende. Selbst im Vergnügungspark gab es keine Jobs mehr. Alles war mit Brettern vernagelt und die Pensionen waren geschlossen. Das wenige Geld, das ich noch hatte, ging schnell zu Ende. Ich wollte nicht schon wieder verduften und von vorn anfangen. Aber wenn ich keine Nacht- und Nebelaktion machen wollte, wie sollte ich für das Begräbnis zahlen? Die Lösung schien einfach. Heiraten. Willst du jetzt eine neue Bedienung oder nicht? Klopfst du eigentlich nie an, bevor du eintrittst? Annette hat's ja mit Anklopfen versucht. Du wolltest sie nicht reinlassen. Annette? Komm rein, Schätzchen. Das ist Annette. Sie ist erst seit 3 Wochen bei uns. Sie spricht nicht. Stimmt's? Siehst du? Aber sie kann Tee kochen und aufräumen, also? Scheiße, Mann. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit, okay? Ja oder nein? Du sprichst wirklich nicht, Annette? Siehst du? Wirklich nie? Also hör mal. Du kannst einfach... Das ist mir allerdings ein paar Pfund extra pro Woche wert, keine Frage. Oder 2 jedenfalls. Ja? Annette? Wunderbar. Ich hätte gern einen kleinen Kaffee, koffeinfrei, Annette. Schwarz, stark, ohne Zucker. Okay? Du bist einfach ein Schatzbatsch. Ach, du kannst mich mal... Ist sie nicht ein Schatz? Aber weiter. Natürlich kam es nicht in Frage, dass ich einfach irgendjemanden heiratete. Und aus Liebe schon gar nicht. Aber immerhin, es gab einige Anwärter. Typen, die was über mich gelesen hatten, dass ich mich nicht unterkriegen lasse. Und die hatten mir ihre Visitenkarten und Telefonnummern dagelassen. Habe ich zum Teil sogar verwahrt. Da war zum Beispiel ein gewisser J. Gordon Trimble, Buchhalter, Klammer auf, im Ruhestand, Klammer zu. Mit dem habe ich Tee getrunken und 3 Stück Kuchen gegessen. Wir haben uns ruckzuck auf die Bedingungen geeinigt, aber dann passierten 2 Dinge. Er hat mir die Hand aufs Knie gelegt und Mrs. Trimble ist ins Café marschiert. Dann war da noch Bernard Butterworth. Bernard Butterworth? Oh Gott, der mit dem strengen Geruch. Meine Güte, hat der gestunken. Aber dann begegnete ich Mr. Wright. Er hieß Ronald Wright. Er war der alleinige Inhaber des Zahnlabors Wrightfix, Besitzer einer Doppelhaushälfte mit Kieselrauputz in der Seymour Road, vollgestopft mit Wellensittichen. 3 Lebensversicherungen und nicht gerade bei bester Gesundheit, also. Und er hatte sogar einen vernünftigen Grund zum Heiraten. Offen gesagt, meine Liebe, es ist besser, wenn man in diesen Dingen ehrlich ist, wenn auch nur unter 4 Augen. Ich bin eigentlich eher ein Mann für Männer. Und es hat Klatsch gegeben, Sie verstehen? Anzüglichkeiten. Verschiedene Zahnärzte haben auch im Namen ihrer erbärmlichen Patienten erklärt, sie fühlten sich, sagen wir, nicht sehr wohl dabei, ihr Gebiss von einer, wie sie es nannten, Schwuchtel befingeln zu lassen. Na, was meinen Sie, meine Liebe? Jawohl oder nein? Na und ob, wir sind allerdings nach Gretna Green gefahren, für den Fall, dass 17 nicht ganz legal war. Herein! Gleich hier, Kindchen. Ronny hat 49 zugegeben. Aber mit ein bisschen Wimperntusche und wenig Licht konnte er glatt für. Aber ich erzähle gerade von meinem ersten Mann, Annette. Ein Mann mit merkwürdigen Vorlieben. Männer und Wellensittiche. Verstehst du? Ha. Und ich darf sagen, eine wirklich glückliche Ehe. Für, Monate. Bis Ronnys Leben auf tragische Weise endete. Er fiel nämlich mitten in der Nacht die Treppe herunter. Ich nehme an, er war Schlafwandler. Aber die Wahrheit wird niemals rauskommen. Bestimmt nicht. Ich kenne die Wahrheit. Was allerdings rauskam, und zwar verdammt schnell, war die Wahrheit über Mr. Wrights Lebensversicherungen. Er hatte keine. Und sein Haus Bella Vista, das war nur gemietet. Sogar sein Wright-Fix-Labor war ohne ihn nichts wert. Er war total pleite. Das einzig Gute war, Inspector McHugh schien mich vergessen zu haben. Keine Nachricht von Huey Baby, von wegen, ich beobachte sie. Der nächsten Heirat stand also nichts im Weg. Warum können die Leute nicht die Wahrheit über sich sagen? Zum Beispiel meine Nummer 2, Adrian Bunting. Wenn er gesagt hätte... Ich bin Asthmatiker, sitze im Rollstuhl, habe eine schwache Pumpe und kein Geld. Aber als begnadeter Amateurzauberer mit einem Repertoire an lustigen Geschichten könnte ich sie gut unterhalten. Dann hätte ich ihn nie geheiratet. Und dann hätte er nie diesen tödlichen Unfall gehabt, als ich auf der Hundekacke ausgerutscht bin und den Rollstuhl oben an einer ziemlich steilen Straße losgelassen habe. Dann kam natürlich raus, er hatte keine 34.000 Pfund bei der Anglo-American investiert, die es übrigens gar nicht gab, und er besaß keine 700 Harrods-Aktien. Arme kleine Klo. Vom Pech verfolgt. Klappe, Daphne! Danke. Mit den tristen Details von Nummer 3 und 4 werde ich Sie nicht langweilen, liebe Hörer. Es soll genügen, dass einer von einem Baum fiel und der andere unter einen Bus. Und beide zusammen haben mir keinen einzigen Penny eingebracht. Dann klopfte es eines Tages doch noch an meiner Tür und ein Schrank von einem Bobby sagte, McHugh will Sie sehen. Miss Temple Carstairs. Danke, dass Sie vorbeikommen. Ich bin nicht vorbeigekommen, ich bin geholt worden. Setzen Sie sich doch. Danke. Ich glaube, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. So? Ich habe Ihnen etwas versprochen und es nicht gehalten. Was denn? Sie im Auge zu behalten. Nach dem traurigen... Ableben ihrer Mutter und ihres Vaters in York und, wie ich jetzt weiß, dem ebenso tragischen Hinscheiden ihrer Zwillingsschwester Daphne. Nachforschungen. Sie verstehen? Mein Versäumnis gab vier törichten Mackern die Gelegenheit, in irgendwas rein, von was runter oder unter irgendwas zu fallen. Sie wollten etwas sagen? Nein, wollte ich nicht. Aber ich möchte Ihnen erklären, warum ich nicht in der Lage war, mein Versprechen zu halten. Ich bin von meiner Arbeit abgehalten worden durch Krankheit. Krebs, um genau zu sein. In der Lunge, in einem Bein und im Gehirn. Man hat mir gesagt, das Bein sei jetzt gesund und die Lunge hat auf die Operation reagiert. Aber... nicht der Tumor im Gehirn, was natürlich schade ist, weil mich das zwingt, drastischere Maßnahmen zu ergreifen, als ich ursprünglich vorhatte. Sie können gar nichts beweisen. Ganz recht, das ist das Problem. Weil es nichts zu beweisen gibt, weil... Wie bitte? Was? Wenn ich gekonnt hätte, hätte ich Ihnen schon vor Ihrer ersten Heirat einen Wink mit dem Zaunpfahl gegeben, verstehen Sie? Und wenn Sie trotzdem geheiratet hätten, dann hätte ich Sie für eine Weile aus dem Verkehr gezogen. Zeit, um zur Vernunft zu kommen. Ladendiebstahl oder sowas in der Art. Ich hätte Ihnen irgendwas angehängt. Aber jetzt? Wie kann ich verhindern, dass Sie noch mehr von diesen Deppen um die Ecke bringen? Vier haben Sie ja schon geschafft. Das habe ich nicht. Ich hatte einfach schreckliches Pech. Das ist alles. Stimmt, genau. Sie haben ja kaum Reibach gemacht. Bei keinem der Vier, habe ich recht? Er zwinkerte mir zu, grinste und zwinkerte mir zu. Ich bin keine Mörderin. Ich bin Künstlerin. Das sollte ich sein, das möchte und muss ich sein, sonst nichts und... Das weiß ich, Missy. Ich weiß alles über Sie. Sie brauchen Sicherheit, Seelenfrieden und Ihre Kunst. Aber Sie wissen nicht, wie Sie an das rankommen, was Sie brauchen, habe ich recht? Nein, wusste ich wirklich nicht. Also brauchen Sie Hilfe, die ich Ihnen geben kann. Bitte? Sehen Sie das hier? Es war eine kleine, dicke, schwarze Knarre. Nein, nicht dick, griffig. Ich verstehe nichts von Waffen. Nicht nötig. Ich weiß alles über diese kleine Lady. Hab sie in der Weste eines toten Matrosen gefunden vor Jahren. Jemand hat ihm einen Ziegel auf den Kopf gehauen, von hinten. Die Waffe ragte aus der Tüte raus, aber er achtete sorgfältig darauf, sie nicht mit den Fingern zu berühren. Ich dachte, hat dieser Irre vor, mich zu erschießen? Oder will er mir damit drohen? Belgisches Fabrikat, etwa 1920, halbautomatisch, Kaliber 6,35. Wird manchmal als Damenwaffe verkauft, nicht besonders schwer. Hier, fangen Sie! Ah, Linkshänderin. Auch gut. Plötzlich dachte ich, will er etwa, dass ich mich erschieße? Ich will sie nicht. Ist sie geladen? Natürlich nicht. Glauben Sie, ich bin blöd? Nein, ich war die Blöde. Liegt gut in der Hand, hm? Das gefällt mir nicht. Ich will nicht. Er kam rüber zu mir. Jetzt halte ich Ihre Hand. Sehen Sie? Nein, bitte nicht. Und jetzt? Achtung, fertig. Los, Missy. Jetzt wusste ich, sie war doch geladen. Bitte. Er wollte mich erschießen und es sollte wie Selbstmord aussehen. Ich will es auch nie wieder tun. Oh, ich glaube doch. Sie werden nicht ungestraft davon kommen. Ich glaube doch. Halten Sie Ihre Hand einfach hier oben hin. So ist es gut. Er zwang mich, den Lauf in meine Richtung zu drehen. Ich habe mich verzweifelt gewehrt, aber... Bitte. Nein, nein. Er hatte zwar Krebs, aber er war immer noch stärker als ich. Ich gab auf. Ist die einzige zugeben, Lösung, Missy, gab auf. Für uns beide? Ich schloss die Augen, aber dann nichts geschah. Ich öffnete die Augen und sah, die Waffe war nicht auf meinen Kopf gerichtet, sondern auf seinen. Und ich spürte seinen Finger auf meinem Finger am Abzug. Verstehen Sie jetzt? Wir sind uns einig. Sie werden mir eines Tages dankbar sein. Die näheren Einzelheiten erspare ich Ihnen, liebe Hörer. Wie es sich anfühlt, buchstäblich in einer grauen, feuchten, warmen Hirnmasse zu schwimmen. Ebenso wie es ist, wenn ein ganzes Polizeiregiment ins Zimmer stürzt und einen schlägt und tritt und anbrüllt. Nicht nötig, das Gerichtsverfahren zu beschreiben. Es gab nämlich keins. Ich wurde für verhandlungsunfähig erklärt und hierher gebracht. Ins Rampton Asylum. Solange es Ihrer Majestät gefällt, mit anderen Worten auf Lebenszeit. Aha. Geisterstunde. Zeit für Gin Tonic. Annette, komm, komm schon, Mädchen, hopp, hopp. Das Problem mit Hugh McHughs Prophezeiung war, dass der Tag, an dem ich ihm dankbar sein würde, sehr lange auf sich warten ließ. Jahr um Jahr um Jahr. Und jedes Jahr kam mir wie eine Ewigkeit vor. Und jeden Tag Unmengen von Tabletten, die einen Elefanten umhauen konnten. Aber keine Sorge, ich überspringe das alles. Die 70er, vorbei. Die 80er, weg. Erst mit den 90ern kam ein Happy End in Sicht. Ein leicht gekühltes Glas, Annette. Spitze. Und genügend Eis. Hervorragend. Und jetzt Der Schlüssel zur Schatztruhe. Hier, da drüben, Kindchen, eine volle Flasche Tonic und eine halbvolle Flasche Gin. Bitteschön. Einer der Eckpfeiler meiner ländlichen Idylle. Privatsphäre und Privilegien. Beschafft durch Geld natürlich. Und wie komme ich in der Klapsmühle an Kohle? Na, sehr brav. Du kannst gehen. Ich gieß mir selbst ein. Annette, den Schlüssel! Danke. Versuch das ja nicht noch einmal. Und behaupte bloß nicht, dass du unschuldig bist. Hat noch niemanden gut getan. Schließlich durfte ich ein bisschen herumlaufen. Das war der Beginn meiner Wiedergeburt. Ich entdeckte Räume mit allerlei Gerümpel und dann einen Raum mit Staffeleien und hohen Schränken mit Zeichenblöcken und Kohlestiften und Pinseln und Farben. Ich schau dir in die Augen, Yui. Es gab nur ein Problem. Ich war offenbar in meine Phase grauer Kopf mit Loch gefallen. Und ich kam nicht wieder raus. Grauer Schleim und offen gesagt, ich hatte fast keine graue Farbe mehr. Als meine Retterin eintraf. Beate van Outdorp hieß sie. Ich glaube, sie kam vom irgendeinem EU-Animateurprogramm oder sowas. Im Rampton war Animation die meiste Zeit vergebliche Liebesmühe und darum war sie froh, als sie mich fand und meine Kunst. Genauso wie ich froh war, gefunden zu werden. Prost. Ja. So. Der Kopf bedeutet Ihnen viel. Und das Loch im Kopf auch. Und das Hirn? Ja, interessant. Tragische Vergangenheit, kein Zweifel. Aber auch ein bisschen gleichförmig, oder? Da konnte man nicht leugnen, verdammt gleich sogar. Und ungefähr 200 Stück von diesen Bildern. Wissen Sie etwas über das Leben von Vincent van Gogh? Oh, Sonnenblumen. Ja. Sein ganzes Leben war voller psychischer Probleme. Und Elend. Und sehr wenig Liebe. Ah ja. Oh, nun ja. Ich werde seine Lebensgeschichte für Sie suchen. Aber wenn Sie die gelesen haben, schauen Sie sich bitte seine Bilder an. Ja? Auf den Bildern waren keine abgeschnittenen Ohren, keine Klapsmühlen. Wunderschöne blaue Schwertlilien, goldene Kornfelder, Sonnenblumen und endlose sternenklare Nächte. Und trotzdem kein einziges Bild verkauft. Kommt nicht in die Tüte. Beate sagte ja und ich sagte ja. Wir haben uns sogar umarmt. Seit eigentlich fast mein ganzes Leben hatte ich niemanden umarmt. Und ich habe sie nie mehr gesehen. Sie hat dann in Aberdeen den Unterhalter für die Irren gemacht. Aber ich war auf den richtigen Weg gebracht. Die Leute wollen nicht wissen, wie der Künstler gelitten hat. Sie wollen aufgemuntert werden nach allem, was sie gelitten haben. Das war es also, was ich mit meiner Kunst erreichen wollte. Natürlich. Du wolltest immer alle nur glücklich machen. Na klar, ein paar Fehlstarts, keine Frage. Ich habe mit Pudeln geliebäugelt und sogar ganz kurz mit Fröschen und Kröten. Aber dann habe ich eine alte Katze gemalt, die ich gesehen hatte. Irgendwo. Sie hatte nur ein Auge und keine Zähne und verfilztes Fell. Aber sie hat geschnurrt. Es war eine glückliche Katze. Ich weiß nicht mehr, wo ich sie gesehen hatte. Peterborough? In diesem Pommesladen? Aber den Leuten hat sie gefallen. Dem Personal und den Patienten. Oder wie wir es nennen, den Wärtern und den Gefangenen. Ein Wärter hat sie sogar gekauft. Wow, Chloe. Ich biete Ihnen 60 Zigaretten und eine Mini-Flasche Sherry Brandy für das Bild. Also habe ich mir überlegt, kann ich mich an eine andere Katze erinnern? Ich konnte. Ein großer roter Kater und ein anderer Wärter hat ihn gekauft. Ich dachte, ich glaube, ich bin auf der richtigen Spur. Nicht so sehr, weil die sich verkauft haben, sondern weil ich mich an Miezen erinnern konnte, die ich, ach, vor Ewigkeiten gesehen hatte. Ich hatte mein Motiv gefunden. Ich hatte hunderte von Katzen im Kopf. Ich musste mich nur erinnern. Diese dreifarbige Katze mit drei Beinen in Llandudno, die von einem Terrier zerfleischt wurde. Oh Gott, ja, die dreibeinige Glückskatze. Die schwarze Katze in der Bäckerei im Brum. Mit fünf weißen Kätzchen. Oh ja, ich... Moment mal, wie kannst du denn das wissen? Da warst du doch schon tot und unter der Erde, lange vor Brum. Und auch vor der dreifarbigen Katze mit drei Beinen. Also? Ich bin in dir. Ich beobachte dich. Ich höre dir zu. Ich bin immer da, Chloe. Blödsinn, Quatsch, totaler Mist. In mir. Du bist tot. Ja, aber warum? Okay. Wo war ich? Ah ja, Katzen, Bilder, verkaufen. Was da passierte, liebe Hörer, war schlicht und einfach ein Wunder. Oh, ich malte so vor mich hin, das Geschäft lief gut. Aber dann kam Colleen Mulder Drinkwater, Geschäftsführerin und Präsidentin der Mulder Drinkwater Publications, und machte mir einen Vorschlag, der mein Leben ändern sollte. Sie wissen, dass Sie im Internet sind? Nein. Ich? Unserekatzenfreunde.com. Oh, ich weiß gar nichts aber über... ich, das ist der Markt. Katzenfreunde, ohne Ende, überall auf der Welt, lechzen nach allem, was mit Katzen zu tun hat. Platzdeckchen, oh ja, Trockentücher, unbedingt, Bettbezüge, toll. Verstehen Sie, worauf ich hinaus will, Klo? Franchising. Aha. Der Kalender für Katzenfreunde von Chloe Temple Carstairs. Ein nagelneues Dutzend ihrer fantastischen Kunstwerke, speziell in Auftrag gegeben von Mulder Drinkwater. Für ein Honorar, das Ihnen vielleicht mäßig vorkommt, aber... Oh! Ich spreche von 12.000 Pfund Sterling in Bar, Chloe. Ich weiß, was Sie denken, das klingt alles zu schön, um wahr zu sein. Nun, zum Teil war's das auch. Colleen musste natürlich den größten Teil für mich auf ein Bankkonto legen, aber der Kalender hat sich im ersten Jahr zu Hunderttausenden verkauft und im nächsten Jahr millionenfach, auf der ganzen Welt. Ich bekam 5% vom Gewinn und ich war reich, was mir natürlich völlig wurscht war, aber zu denken, dass meine Kunst Millionen von Mitmenschen Freude bringt, das verschaffte mir, ich muss es gestehen, einige... Befriedigung. Wie selbstlos von dir. Und es kam noch besser. Ich malte Postkarten, Serien von Postkarten, Katzen über Katzen und gerahmte Bilder, die in der ganzen Welt ausgestellt werden. Zum Beispiel nächsten Monat die Ausstellung Miezen in Moskau. Was mich zum eigentlichen Anlass dieser Sendung bringt, wäre es nicht wunderbar für das russische Volk, die Künstlerin persönlich treffen zu können? Ein signiertes Exemplar zu kaufen und ihr zu sagen, wie sehr ihre Arbeit ihnen auf ihrem Lebensweg geholfen hat. Dafür müsste die Künstlerin natürlich nach Moskau reisen. Und ich bin sicher, niemand würde irgendwo herunterfallen oder unter irgendwas. Ich würde einen Rolls-Royce zum Flughafen mieten und erster Klasse hin und zurück fliegen und wieder nach Hause chauffiert werden. Es macht doch wenig Sinn, eine verbürgte Millionärin und weltbekannte Künstlerin wie mich in einer Klapsmühle unter Verschluss zu halten. Und wenn ich formal zugeben würde, dass ich eine Mörderin war, in einer verschwommenen, fernen Vergangenheit, als ich sehr, sehr krank war, etwas, dessen ich aber nie beschuldigt wurde und was ich in Wahrheit nicht war, schon möglich, dass die Obrigkeit es dann für angebracht halten würde, mich freizulassen, jetzt, da ich geheilt bin. Aber ich möchte ja gar nicht raus. Jedenfalls nicht für immer. Ich fühle mich hier wohl. Ich hätte nur gern ab und zu einen Tag draußen, um Menschen bei meinen Ausstellungen glücklich zu machen. Bitte schreiben Sie also an Ihren Abgeordneten, liebe Hörer. Schicken Sie eine E-Mail an die Presse, etwa in der Art: Der Liebling der Nation, Chloe Temple Carstairs, muss wieder frei sein. Klammer auf, ab und zu, Klammer zu. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, liebe Hörer. Es war mir ein großes Vergnügen. Ja, wirklich. Na, Dummchen Daphne, los, mach schon. Sag mir, dass es schrecklich war. Mach schon. Kannst du nicht oder willst du nicht? Weil du weißt, wie sehr Kunstliebhaber und Katzenliebhaber und Menschen auf der ganzen Welt mich lieben. All diese vollkommen normalen kleinen Leute, die mir alles Liebe wünschen, weil ich eine Künstlerin bin. Daphne? Dummchen? Daphne? Endlich tot? Eher neidisch bis zum Umfallen. Glaubst du, das macht mir was aus? Ha! Und ich bin nicht allein. Ich habe meine Kunst! Chloe von Mike Stott. Aus dem Englischen von Karin Rausch. Chloe und Daphne, Tina Engel. Chloe als Teenager, Janina Sachau. Chloe als Kind, Johanna Burg. Hugh McHugh, Rainer Bock. Butch, Wieslawa Wesolowska. Und Sigrid Burgholder, Caroline Schreiber, Tanja Haller, Sigrid Bode, Ann Kuhn, Christian Schramm, Joachim Berger, Birte Schrein, Dieter Schiffer und Lars Schmidtke. Musikauswahl Frank Dommert. Technische Realisation Günter Kasper. Regieassistenz Fabian Fleischer. Regie Petra Feldhoff. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2009. Dramaturgie und Redaktion Nathalie Challis.